Maschinen grüßen hoch, Menschen gehen vorbei, ganze Tage, die wir leben, sind auch nicht dabei. Brauner Atem in der Stadt, die Luft saugt leer, stiehlt alles, was du denkst, dein Kopf will nicht mehr. Wenn die Sonne sich verdunkelt, verlassen wir diese Welt. Es gibt selten eine Nacht, wir versprechen mehr. Gründe gibt genug, um Europa zu verlassen. Im ganzen Job nur Action, I can't get no satisfaction. Kommen auf der Reihe und fliegen einfach weg. Lernen unser Ticket mit einem ungedeckten Scheck. Wir fliegen nach Kingston auf Jamaika. Die ganzen Leute sind schon da. Halb Europa liegt im Koma. Ohne Reggae und der Rockstar. Gibt's nach Jamaika, die ganzen Leute sind schon da. Halb Europa liegt im Koma, ohne Reggae und der Rockstar. Wir wollen auf den Highway. Alle Leute auf der Straße sind voll am Rocken. Sogar die Cops tragen echte Rasterlocken. Kingston auf Jamaika, wo die Sonne regiert, wo der Wurst seinen Kampf gegen die Luft verliert. Gründe gab's genug, um Europa zu verlassen. Halb Europa liegt im Koma, ohne Reggae aus der Rastama. Na, na, na, Kingston auf Jamaika, die ganzen Leute sind schon da. Halb Europa liegt im Koma, ohne Reggae aus der Rastama. Na, na, na, Kingston auf Jamaika, die ganzen Leute sind schon da. Halb Europa.